Ja, willkommen erneut auf Kashmir Radio, Beeson Tales, die Nummer 20, bislang namenlos. Unter Umständen wird es ein Skorpionfisch oder aber eine bahnhofsfarbene Kaktier. Thank you. immer stranglang, tagwegs an der Sonne. Die Vogelgestalten machen Herbst mit ordentlich Geschnatter. Gern wüsste ich nur wohlig der Wolke entgegen, die nicht dunkel, lediglich lichtleer, die Schlinge zuzieht über meine Aussicht. Viele Schnäbel leeren nicht nur den Brei, sondern füllen zwingend einen Himmel, besetzen einen Kran oder eine klappwundene Kirche, der in Vor-Nachkriegszeiten so ein phallisches Geschoss ein Fischmäulchen in den Turm spackte. Großer Rasenplatz. Er dient als Fußballplatz und stößt an das Vorgeländer eines Vauban-ähnlichen Forts. In der Mitte ein liegendes Zebu, dessen ganzes Hinterteil durch einen mistverpflasterten Gips bewegungsunfähig ist und das sich in der brütenden Hitze die Lungen aus dem Leib hustet. Es hat seinen Wasserkübel umgestoßen und hat nichts mehr zu trinken. Rechts, die Küste entlang nach Süden, ein kleiner Markt und eine kleine Ortschaft, wo Strohhütten ungeordnet und bedeutungslos in der Hitze stampfen. Dazwischen ein kleiner Fluss. Es ist ein Kanal mit stehendem Wasser zwischen zwei Ufern aus schwarzer und bräutlicher Erde, wo Tausende von Krebsen vor ihrem Loch hocken und mit ihrer rechten Zange die Luft mit suspekten Bewegungen nach Beute absuchen. Vom Bahnhof sieht man nur ein rotes, mohnrotes Ziegeldach, eine Gruppe hoher Kokospalmen und drei Rauchzeichen. Thank you. der Stolz auf schlau, nahtlos zuversichtlich. Der Rosinenbomber hat ein Ei gelegt. Der Gegner schuf sich einen Feind. Endlich. Klapp, die Fantasie aus. Klapp, dem Vorschlaf entgegen. Klapp, klapp. Im leeren Gedankenraum ist Lärm. Der Gendarm summt auf der Suche nach Geräuschen. Die kahle Welt des Innenohrs ist sich allein. Da singt die Kontrolle das Lied von der Kontrolle und stets dabei am Ohr vorbei, da wäre doch noch Lärm im Kopf. Dem aus dem Himmel starkenden Wald entgegentauchen, sich wie in ein Schiffswrack ziehen, über Kopf die Kammern durchscheinen, eingelegt in Abertausend und noch weitere Hände wassernden Sand, Beigaben und Bedauern und bleiernden Blumen. Wer sich hineinschiebt, dem wächst das Innere zu, fast wuchert es, Wald entwipfelt, dann pixelt sich alles rauschend um. Klapp, klarer Geruch, Raum, Anwesenheit. Das könnte der Beginn eines langen Schlafs sein. Und nachts gegen Efeu schlagen, als wenn dies hilfe. Der unklare Kampf gegen einen vielarmigen, fleischverachtenden Wassertrinker. Wie die Frisur sich gerade zimmern, wie sich das Loch aus dem Herzen schneiden. Unter dem hilflosen Beistand an Freude trunkener Passanten. Ihnen weht ein ungeahntes Blick. Nicht der zu sein, auf den sie gerade niederschauen. Nick Strand, verheimatet, tapfer und teurer denn je. Rademarie, an den Herd geklemmt. Thank you. kommt er angeflitzt, der Renner. Lustiger kleiner Moment. Etwas jenseits der Welt, nun ja, Alvustio und je. Oben weg und unten streben nieder Horten Hohn. Keinen Lohn mehr, keinen Translator ins Fleisch. Wenn also all diese jene von Sagen um anarchte Freizeit der Mengen auftritt und dieser Auftritt auffällt, vor der sich vorweislich im Bild geschämt wird, die sich jedoch erneut ums andere wieder und wieder da durchsetzt, die Ungebärbare, die Idee? Wenn also der Erste, der die Pause riecht, diese nicht als Auftakt zur Rache versieht, die Leere nicht mit Rechtschaffenheit füllen muss, sondern als Bewegungsmöglichkeit einschlägt, als Option zur Abfuhr der Unzulänge. Voilà, das würde sofort gut riechen. Die Suchtnippel. Die Suchtnippel wären abgewetzt und die ungeheuren Varianten würden dich platt umhauen. Geblendet von der eigenen Schlagfertigkeit. Ihre Schlagseite bitte. Den Hit. Die heiße Zeile. O Gassenhauer, steh mir bei. Hoheitsbeat. Reißabstrom, lass Masche. Ritter, schlag ein. Eine Hängebrücke ist besser als keine. Wenn's die Schlucht zu überqueren gilt. Der Kutscher weiß hier weg. Tief leiert die Radnarbe. Zahnstöcher der Speichenkranz. Löcher. Löcher in die Entfernung. Du bist ja eher ein wenig außerirdisch und wir eins mit unserer fleischigen Sucht, im Tränensack an die Erde gebunden. Wir wollen da rein zur vollen Auflösung, in uns schweben, als einem großen Außen. Die Nacht war königlich, das Meer unbeweglich und lautlos. Einige Schritte entfernt saß ein Pfau auf der Balustrade und schlief, den Kopf unter dem Flügel. Von sonst zur Zeit durchlief ein Zittern sein Gefieder, vom Kopf bis zu den Augen der Schwanzfedern, wie wenn er sich mit einem schlechten Traum herumschlagen würde. Das Zimmer hinter mir war lärmiger als ein Vogelhaus. Ich fantasierte ein wenig herum und fragte mich, was ich eigentlich hier machte. Dieser Pfau ebenfalls. Ich schaute ihn an und witterte, ich weiß nicht, was für eine Täuschung. Trotz dieses Rats und trotz seines unerträglichen Schreis ist ein Pfau unwirklich. Eher als ein Tier ist er ein in der mogulischen Miniatur erfundenes und von den Dekorateuren um 1900 wieder aufgegriffenes Motiv. Sogar wild lebend, ich hatte ganze Herden davon auf den Straßen von Deckern gesehen, ist er nicht glaubhaft. Sein schwerer, flacher Flug ist ein Jammer. Man hat immer den Eindruck, dass er sich gleich aufspießen wird. Auch bei voller Geschwindigkeit erhebt er sich kaum auf Brusthöhe. Wie wenn er diese Natur, in die er sich verirrt hat, einfach nicht verlassen könnte. Man spürt gut, dass es sein Schicksal ist, riesige Pasteten zu zieren, woraus Leier spielende Zwerge mit Glöckchen behängten Narrenkapfen schlüpfen. Ich werde sterben, ohne zu begreifen, warum Linné ihn in seine Klassifikation aufgenommen hat. Was auch immer. Die Lösung ist nie eine. Die ist in sich wohl der verkehrte Ansatz. Sie hat jeweils den gleichen Habitus, den Ursprung und die Berechtigung in. Schleifspur, sogenannte. Und das Haben, jeweils auf der Sollseite. Keinen Fußbreit der Mühe. Als bis die Not sie ruft. Als bis die Not sie ruft oder die Freude. Die sich da ungefragt mühen. Haben die Arbeit erfunden. Die Stolzschaffer. Selbst geil. Die Weisen. Nein, tot sind sie nicht. Die würden nicht mal mehr dafür sterben, wenn man sie für diese Ansicht ertränkte. Seele hin, Seele her, die Dinger gehören sich. Einen Aal zu greifen heißt nicht, ihn gefangen zu halten. Er könnte entwischen, also Kopf ab. Auch nicht gefangen, nur getötet. Ihn in ein neues Becken umzutopfen, hat ihn auch nicht gefangen. Haben. Seele, Herr, hin. Es gehört sich. Besitz will der verwerfliche Versuch eines Versprechens sein. Einer Versicherung. Das Theater der zwangsläufigen Verantwortung. Volljährige Halbweise, Wasserfällen ihre Sprachperlen vom Richtungswissen. Die Hutschnursprenger geben sich alle Mühe, bedachten Atems. Der Schellenfuß, der Bahre. Die Ansprache des Affen. Klingklang des Weinglas zertrümmert den Familientisch. Unter solchen Bedingungen kann die Freude doch nur reinen Wahnsinn meinen. Wer unverfroren genug ist, seine Lotterleben Lotterü, seine Lotterleben Lotterhü, seine Lotterleben Lotterie, Hü und Hott zur kleinen Schau zusammenzustellen. get up. I want you to feel the inside of your heart blood. Feel the inside shaking and trembling. Oh, got your heart cupped in shaken hands. Shaken hands, don't let me down, don't break me. Oh, hey, oh, the hands and the sounds inside. Oh, hey, oh, the hands that shake with fire and mercy. Swing to me with your heart shot through with lies. Swing to me, shut your salty eyes. Swing to me, walking my with a rock in your shoe. Swing to me, you and you and you. Your soul cupped in the sound of those great hands. Oh man, don't squeeze too hard. Oh, squeeze me till the sound comes out of me. Break me if you have to, as long as I can hear the sound inside. The sound inside, the sound inside. The other side is pulling me around, but I'm pushing back. I'm pushing harder and harder. I'm crawling back to you. I kiss the hand of the soul and mercy sound. Oh, don't squeeze too hard. Please don't squeeze too hard. I scream for you to come inside my heart, and I'm screaming out. Yeah! Mondlicht schlägt dein Auge auf in den Kissen. als hauchte ein Sprühregen mehr Dampf als Tropfen in eine auf die Luft gelegte Zellophanfolie. Alles unteradert, bis du, dünnhäutig anwesend in deinen Bahnen, dich aus deinem Bett hörst als Ohr, ist alles an. Knips. Schlaf braucht sein Bett. Die erhobenen, die niedergesunkenen Arme des Leibes. Umtreibende Erschöpfung. Preisgabe. In die Ruhe. Jeder Traum lernt sich erst kennen. Salbenträger, Harner, Haare, Wärmer. Selber seinen sein lassen. Warum so viel Unrat an der Freude? Das Knäuel seiner Länge nach durch, geländeleere Tunnelfahrt, Handlauf im Steiß, Treppe, rasende Zugfenster rasseln aus den Wänden und Alexander Acker Sigmund Jähn stählt stammelnd in der Werkzeugschmiede sein Eisen. Entwaffnend grient der Schmied, zieht Wachteleier aus. ob es wirklich zu bestehen gilt. Die Inachtnahme der Möglichkeit ist mindestens kein Raum. Das Zimmer hochrobben, den Teppich zählen. Vor der Wand hält es stand. Eine Mauer von Ereignissen. Stapelweise bahnt sich das und hebt den Wald scharf. Aus der Stoffrobe des Zimmerbodens kippt ein ruhiges Gewissen an die Ziegelputze, reißt den Winkel auf. Die Mauer fällt in Brücken über die Zeit. Vermittlungsleuchten blinken überall, legen eine eindeutige Fährte. Mitmachen ist die Lösung zum gemeinsamen Bestehen. Das Gemeinsame als der Auftritt der Übermacht ist keines Wortes wert. Der Preis der Gemeinschaft ist einer, den die Ausgeschlossenen zahlen. Wiesentils Nummer 20 auf Kashmir Radio. Wir fahren eine Schleife in die Insekten des Anfangs. Wir, das sind die Insekten und ich. Und eine Schallplatte, die nahezu die ganze Zeit über durchlief. 1995 in Pistoria. Danke, tschüss. Thank you.